Good morning, Daniel und Reinhard are back again. Guten Morgen, hier sind wieder Daniel und Reinhard. Man, I loved yesterday's teaching about prayer. Die gestrige Lehre über Gebet hat mir so super gut gefallen. We have so many things to learn in this area. Wir müssen noch so viel lernen auf diesem Gebiet. Verse 27. Vers 27. God, the searcher of the heart, knows fully our longings. Gott, der Erforscher des Herzens, kennt unsere Sehnsüchte genau. Yet he also understands the desires of the Spirit. Aber er versteht auch die Wünsche des Geistes. Because the Holy Spirit passionately pleads before God for us. Denn der Heilige Geist setzt sich bei Gott leidenschaftlich für uns, seine Heiligen, ein. His holy ones in perfect harmony with God's plans and our destiny. In vollkommener Übereinstimmung mit Gottes Plan und unserer Bestimmung. So look at the scripture. Schau dir diese Bibelstelle an. First of all, it's God himself that searches the hearts. Erstens ist es Gott höchstpersönlich, der die Herzen durchforscht. Christians have to quit believing we know the hearts of the other people. Wir Christen müssen aufhören zu glauben, dass wir die Herzen von anderen kennen. The truth is, most of the time we don't even know what's in our own heart. Die Wahrheit ist, dass wir die meiste Zeit nicht mal wissen, was in unserem eigenen Herzen ist. And then we have the arrogance to think we know what's going on in the hearts of the other people. Und dann besitzen wir die Arroganz zu meinen, wir wüssten, was im Herzen der anderen vor sich geht. Of course we do not. Natürlich stimmt das nicht. So the first truth that I see here is you don't know the heart of anybody, most of the time not even your own. Die erste Wahrheit, die ich hier sehe, ist also, dass du das Herz von niemandem kennst, meist nicht mal dein eigenes. Secondly, there is somebody who knows. Zweitens, es gibt jemanden, der es kennt. So if you really understand this truth, wenn du diese Wahrheit wirklich verstehst, you will have this as your constant prayer. Wirst du beständig beten? Holy Spirit, thank you so much that you are the searcher of my heart. Vielen Dank, Heiliger Geist, dass du der Erforscher meines Herzens bist. Please, I always want to know what's going on in my heart. Ich möchte bitte immer wissen, was in meinem Herzen vor sich geht. Anything that displeases you, I want to know instantly. Alles, was dir nicht gefällt, möchte ich sofort wissen. But look what he continues to say. Aber schau, was Vers 27 weiter sagt. He knows fully our longings. Er kennt unsere Sehnsüchte genau. And I like what it says then. Und ich mag, was dann folgt. Yet he also understands the desires of the Spirit. Aber er versteht auch die Wünsche des Geistes. How have we lived our lives? Wie haben wir unser Leben gelebt? Look, it's still in the context of prayer. Schau, es ist immer noch im Kontext von Gebet. We've lived a life that we simply know our own longings, and that's what we talk to God about. Wir haben unser Leben so geführt, dass wir einfach unsere eigenen Sehnsüchte kannten, und über die haben wir dann mit Gott geredet. Think about it. Denk darüber nach. In your prayer life, what do you talk to God about? Worüber redest du mit Gott in deinem Gebetsleben? Normally, we've been taught to talk about our own longings. I want this, I want the other, I desire that. Für gewöhnlich wurden wir gelehrt, über unsere eigenen Verlangen zu reden. Ich möchte dies, ich möchte das, ich wünsche mir dieses oder jenes. And then we wonder why so few of our prayers are answered. Und dann wundern wir uns, warum so wenige unsere Gebete beantwortet werden. The Holy Spirit is not going to talk to God about your longings. Der Heilige Geist wird nicht mit Gott über deine Sehnsüchte sprechen. Look. Schau. God searches the heart, he knows your longing. Gott erforscht das Herz, er kennt dein Verlangen. So you don't need to talk to those longings about to him about because he already knows them. Du musst mit ihm also nicht darüber reden, denn er kennt sie ja bereits. Yet he understands the desires of the Spirit. Aber er versteht auch die Wünsche des Geistes. That's why we cannot afford to pray unless it's in cooperation with the Holy Spirit. Deshalb können wir es uns nicht leisten, ohne den Heiligen Geist zu beten. The Holy Spirit will never pray a single prayer that is not 100% in harmony with God's plan. Der Heilige Geist wird niemals auch nur ein einziges Gebet beten, das nicht in völliger Harmonie mit dem Plan Gottes ist. We have prayed a million prayers that have nothing to do with the desire of God. Wir haben Millionen Gebete gesprochen, die nichts mit dem Wunsch Gottes zu tun hatten. That's what we want. Das ist das, was wir wollen. God, open this door there. Gott, öffne dort die Tür. God, give me this job. Gott, gib mir diesen Job. God, fix this problem. Gott, kümmere dich um dieses Problem. God, do this, do there, do the other. Gott, mach dies und jenes und das auch noch. But some of those things might have nothing to do with the desire of God. Aber einige dieser Dinge haben vielleicht nichts mit dem Wunsch Gottes zu tun. But when the Holy Spirit begins to plead for us, doch wenn der Heilige Geist anfängt für uns zu flehen, he does it in perfect harmony with God's plan and our destiny. Dann tut er das in völligem Einklang mit Gottes Plan und unserer Bestimmung. I have a question for you. Ich habe eine Frage an dich. Don't You want to fulfill the plan of God? Möchtest du nicht den Plan Gottes erfüllen? Don't you want to fulfill the destiny that God has written for you in the book? Möchtest du nicht die Bestimmung erfüllen, die Gott für dich in sein Buch geschrieben hat? Think about it. Denk darüber nach. God has a perfect plan and a destiny. Gott hat einen perfekten Plan und eine Bestimmung. We pray our own desires. Wir beten unsere eigenen Wünsche. So what happens? Was passiert? In the very prayer life, many times our desires, which are expressed through our prayers, in unserem Gebetsleben kollidieren unsere Wünsche, die wir in unserem Gebeten zum Ausdruck bringen, directly clash with the purpose and the destiny of God. Oft direkt mit dem Plan und der Bestimmung Gottes. Sometimes I wonder what the angels must feel like and think about. Manchmal frage ich mich, wie die Engel sich wohl fühlen dabei und was sie darüber denken. They see the incredible plan of God. Sie sehen den wunderbaren Plan Gottes. And then they watch us praying our selfish little prayers. Und dann sehen sie uns unsere eigennützigen kleinen Gebete sprechen. So they see from heaven's point of view. Sie sehen also aus der Perspektive des Himmels. Plan of God is so perfect and so incredible. Dass der Plan Gottes so großartig und perfekt ist. And all we can talk about to God is our own little desire. Und alles, worüber wir mit Gott reden können, sind unsere eigenen kleinen Wünsche. They must shake their heads. Sie müssen doch den Kopf schütteln. Because heaven does not work like that. Denn so funktioniert der Himmel nicht. Let your will done on earth as it is in heaven. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. In heaven nobody brings his own desires before the throne of God. Im Himmel bringt niemand seine eigenen Begehren vor den Thron Gottes. If they don't 100% match the purpose and the plan and the destiny of God. Wenn sie nicht zu 100% mit der Bestimmung, dem Plan und dem Wunsch Gottes übereinstimmen. That's why we have to quit praying without the Holy Spirit. Deshalb müssen wir aufhören, ohne den Heiligen Geist zu beten. We have to stop trying to convince God to give us what we long for. Wir müssen aufhören, Gott zu überzeugen, uns zu geben, was wir wollen. We need to spend so much more time in surrender to the Holy Spirit. Wir müssen so viel mehr Zeit damit verbringen, uns dem Heiligen Geist hinzugeben. And trust Him. Und ihm zu vertrauen. He constantly pleads before the Father. Er setzt sich beständig vor dem Vater ein. So that the perfect plan of God and the destiny of God will be happening in our life. Damit der perfekte Plan und die Bestimmung Gottes in unserem Leben geschehen. I have a little clue for you here that might help you just to walk in greater victory. Ich habe einen kleinen Clou für dich, der dir vielleicht hilft, mehr im Sieg zu leben. How would it be that instead of you trying to convince God of your desires? Wie wäre es, wenn du anstelle Gott von deinen Wünschen zu überzeugen, you simply surrender to the Holy Spirit, dich einfach dem Heiligen Geist ausliefern würdest, and say, Holy Spirit, und sagst, Heiliger Geist, you know exactly what God's plan and destiny for my life is. Du weißt genau, was Gottes Plan und die Bestimmung für mein Leben sind. And that's the only thing I trust you to intercede for. Und ich vertraue dir, dass du einzig dafür Fürbitte tust. If we would trust the Holy Spirit that he's already before the throne of God, wenn wir dem Heiligen Geist vertrauen würden, dass er bereits vor dem Thron Gottes ist, instead of trying to convince God, we would surrender to God. Würden wir anstelle Gott zu überzeugen, uns ihm hingeben? I wonder how that intercession takes place. Ich frage mich, wie diese Fürbitte wohl aussieht. The Bible doesn't tell us. Die Bibel sagt uns das nicht. But I can imagine. Aber ich kann es mir vorstellen. I can imagine it happens like this. Ich kann mir vorstellen, dass sie so klingt. Oh Father, please do whatever you can to make sure that your great plan is going to be fulfilled and not their own desires. Oh Vater, bitte tue, was du kannst, um dafür zu sorgen, dass dein großartiger Plan erfüllt wird und nicht ihre eigenen Wünsche. Because he knows best. Denn er weiß es am besten. See you tomorrow. Bis morgen.